Deutschlandfunk Kultur Interview. Heute, an einem Tag, an dem die SPD einmal mehr überlegt, wie sie aus dem furchtbaren Tief herauskommt, in dem sie steckt. Um genau zu sein, die Ost-SPD überlegt das, weil ja verschiedene Landtagswahlen laut anklopfen. Und da fordern mehrere SPD-Politiker ein Comeback von Ex-Parteichef Sigmar Gabriel in verantwortungsvoller Position. Herr Schwennicke, wünschen Sie sich Gabriel wieder in der ersten Reihe? Gabriel ist eine zwiespältige Person und die SPD hat auch immer ein zwiespältiges Verhältnis zu ihm gehabt. Einerseits ist er, was man im Englischen gifted nennt, da gibt es gar nicht so eine richtig gute deutsche Übersetzung, begnadet vielleicht. Er ist ein sehr begnadeter Politiker, der Instinkt und Kenntnis und schnelle Auffassungsgabe, große rhetorische Brillanz miteinander verbinden kann. Zugleich hat er, sagen wir mal, im charakterlichen oder auch im Umgang klare Defizite, die in der SPD alle zu spüren bekommen haben. Der Umgang auch oder der Umstand, dass er sich auch nie getraut hat, als Spitzenkandidat bei einer Bundestagswahl anzutreten, spricht auch nicht für ihn. Also er ist so ein bisschen der Unvollendete. Er ist aber natürlich unter denen, die zu Gebote stehen, das größte Talent ist dann in dem Alter nicht mehr der richtige Ausdruck, aber eben die größte Begabung, der Begnadetste. So, und jetzt wünschen sich einige diese Gaben zurück, weil diejenigen, die jetzt vorne sind, über diese Gaben so nicht verfügen. Aber der Rückweg scheint mir als Parteivorsitzender jedenfalls nicht möglich zu sein. Sie haben das Talent, das er eben auch hat, angesprochen, wieder umzureißen, was er vorher gerade aufgebaut hat, durch seine Art halt. Das kann die SPD überhaupt nicht gebrauchen. Also glauben Sie, dieser Vorstoß hat auch gar keine Chance, selbst wenn einige weiter daran festhalten und noch lauter je näher die Landtagswahlen rücken, nach Gabriel rufen? Ja, also klar ist in der SPD, so kann es nicht bleiben. Es erweist sich, dass das Gespann Andrea Nahles und Olaf Scholz als Vizekanzler und Finanzminister, Nahles als Fraktionsvorsitzender und Parteichefin, die SPD nicht aus diesem tiefen Tal rausholen kann. Im Gegenteil, es geht immer noch tiefer. Es sind auch noch die Europawahlen jetzt im Mai, zusätzlich zu den Landtagswahlen im Herbst, die Sie angesprochen haben. Ich rechne damit, dass die SPD ein desaströses Ergebnis bei der Europawahl Ende Mai, 26. Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe, bekommen wird. Und dann wird die Personaldebatte losgehen, und zwar unmittelbar. Und ich würde sagen, der neue Parteivorsitzende heißt mutmaßlich am Ende Stefan Weil. Das ist der Ministerpräsident von Niedersachsen. Ja. Also jemand Seriöses, verbindlich. Also an der Grenze zwischen seriös und dann auch ein bisschen langweilig, um es mal offen anzusprechen, aber eben hochseriös, sehr erfahren, sowohl als Parteipolitiker als auch eben als Regierungschef, Ministerpräsident, vorher lange Jahre Bürgermeister auch in Hannover. So, wenn diesem, sagen wir mal, etwas seriös langweiligen, wenn dieser etwas seriös langweiligen Person vielleicht an der Fraktionsspitze eine umtriebigere Person beiseite gestellt würde, und das wäre natürlich Sigmar Gabriel, dann wäre das gar kein unattraktives Gespann. Dagegen spricht der Länderproporz, den wir immer bei Parteien berücksichtigen müssen. Beide sind aus Niedersachsen, ob das dann so ohne weiteres ginge. Das geht hier im Radiostudio ganz gut, aber dann in der realen Welt der SPD wahrscheinlich nicht so leicht. Dagegen spricht aber auch wirklich, finde ich, etwas, was mit Glaubwürdigkeit und Konsequenz zu tun hat. Also erst Gabriel abziehen, ihn dann in der größten Not wiederholen, da steht die SPD nicht gut da. Ja, er hat sich ja im Prinzip eher selber abgezogen. Also er hat ja... Ja, aber es wurde, man hat auch nicht wirklich um ihn gekämpft. Nein, das stimmt, weil er eben so ist, wie er ist, und in der SPD die Fans von ihm immer weniger wurden, weil sie alle persönliche Erfahrungen da auch gemacht hatten. Jetzt steht der SPD halt das Wasser schon nicht nur bis zum Hals, sondern darüber, und dann kommt man eben auf die... auch auf solche Ideen, wobei wir auch sagen müssen, Frau Rossius, es ist jetzt nicht die breite Initiative für Sigmar Gabriel, es kommt vor allem aus Bayern, das ist nun nicht der politisch potenteste Landesverband. Also stellen sich die Bayern vielleicht vor, dass sie so den Osten retten vielleicht, können für sich. Ich sage auch nicht, dass es so kommt, ich kann diese Sehnsucht der SPD nach jemandem wie Gabriel sehr, sehr gut verstehen, denn genau das fehlt ihr. Nur, es gibt einen Sigmar Gabriel eben nur im Ganzen und nicht nur in diesem ersten Teil, über den wir gesprochen haben.